Immerhin wurden sie im Vorfeld von den Chartbreakern Eiffel 65 oder 65 zu 60 auf 10 You're out, pop. You're out, pop.